Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Edunisa und heute geht es um eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Popkultur, Ariana Grande. Vom Nickelodeon-Star zu Grammy-prämierten Ikonen. Ariana Grande hat weit mehr zu bieten als nur hohe Töne und einen perfekten Pferdeschwanz. In dieser Folge tauchen wir in ihre Kindheit, ihre Musik, ihre Verluste und ihren unglaublichen Einfluss auf eine ganze Generation. Ariana Grande Butera wird am 26. Juni 1993 in Boca Raton, Florida geboren. Schon als Kind singt sie, und zwar nicht nur im Kinderzimmer. Mit 8 Jahren tritt sie mit einer lokalen Filmharmonie auf. Später ist sie am Broadway zu sehen. Mit gerade mal 15 Jahren spielt sie Musical 13 mit. Aber der große Durchbruch kommt mit Nickelodeon. 2010 wird sie als Cat Valentine in Victorious bekannt. Ihre hohe Stimme, das schrille Lachen, das bleibt hängen. Doch Ariana will mehr. Keine Kinderserie, keine Witzfigur, sondern Musik. 2013 erscheint ihr Debütalbum Yours Truly. Jetzt ist sie nicht nur ein Popstar, sie ist ein Phänomen. In nur 2 Jahren verwandelt sie sich vom Teenie-Idol zur international gefeierten Sängerin. Doch Arianas Karriere verläuft nicht nur glatt. 2017 erschüttert ein Terroranschlag ihr Konzert in Manchester. 22 Menschen sterben. Ariana ist tief betroffen, sie bricht die Tour ab. Aber sie kehrt zurück mit einem Zeichen der Stärke. One Love Manchester, ein Benefizkonzert mit Stars wie Coldplay, Katy Perry und Justin Bieber. Es zeigt, Ariana ist nicht nur Entertainerin, sie hat Haltung. 2018 erscheint Sweetener, produziert mit Pharrell Williams. Ein mutiger Sound, weniger Charts, mehr Kunst. 2019 folgt Thank You Next, geschrieben in nur wenigen Wochen. Ariana öffnet sich wie nie zuvor. Themen wie Selbstliebe, Therapie, Verlust, das alles in einem Popalbum. Ariana wird zur Stimme einer Generation, die Verletzlichkeit nicht verstecken will. Sie hat Millionen beeinflusst, musikalisch, stilisch und emotional. Sie spricht offen über mentale Gesundheit, feministische Themen und LGBTQ-Rechte. Sie ist verletzlich und stark, laut und sanft, manchmal im selben Song. Ob sie als Pop-Ikone, Modevorbild oder Schauspielerin in Erinnerung bleibt, sie hat sich längst einen festen Platz in der Kulturgeschichte verdient. Ob neue Musik, Filme oder einfach ein bisschen Ruhe, Ariana Grande wird weiter überraschen. Vielleicht leiser, reifer, persönlicher, aber immer sie selbst. Das war mein Podcast und danke fürs Zuhören.